jetzt nicht! Ich kann jetzt nicht! Heidelei! Mensch! Ruf mich nicht an, ich kann dich nicht ab. Ruf mich nicht an, denn du bist ein Spast. Ruf mich nicht an, ich hab keine Zeit für dich. Doch hab ich aber für dich nicht, weil du nervig und scheiße bist. Ruf mich nicht an, ruf mich nicht an, ruf mich nicht an, ruf mich nicht an. Nein, nein, nein, nein, ruf mich nicht an, ich geh bei einem Hurensohn nicht dran. Ruf mich nicht an, ruf mich nicht an, ruf mich nicht an. Hallo? Nein, nein, nein, nein, ruf mich nicht an, ich geh bei einem Hurensohn nicht dran. Bitte ruf mich nicht an, warum tust du das, Mann? Ich hab echt keine Zeit, ich muss los. Immer wenn du ins Telefon sprichst, willst du reden, doch führst nur einen endlosen Scheißmonolog. Digga, im Ernst, was glaubst du? Ja, ich hab keinen Nerv für Plaudertalk. Selbst Siri liest mir deinen Namen schon in schlechter Laune vor. Du bist einfach unangenehm und zuallererst erklär ich dir meine Kunst nicht. Dir sollte bewusst sein, dass es auch fürs nicht ans Handy rangehen einen Grund gibt. Und dann gehe ich ran nach dem Telefon, hab mit dir, denke ich, dass ich dumm bin. Auf dem Display erscheinen nur noch Pop-Ups voller Werbung, wie man sich umbringt. Du bist ständig am Reden, ich kann mir dein Gerede nicht geben. Ich antworte nur noch in Füllwörtern wie ja, man safe und auf jeden. Und du checkst es nicht, nein. Es ist wie bei dieser scheiß Herr der Ringe-Serie. Man denkt sich, wann ist es endlich vorbei? Ich hab sogar noch Zeit, doch ich kann dich, Hurensohn, leider nicht ausstehen. Sobald ich deine Stimme höre, will ich wieder auflegen. Ich hab keine Zeit für Opfer und bring dich per Messer in deinem Kiez um und flüster dir tot in dein Ohr rein. Bitte sprechen Sie nach dem Piepton. Ruf mich nicht an, ich kann dich nicht ab. Ruf mich nicht an, denn du bist ein Spast. Ruf mich nicht an, ich hab keine Zeit für dich. Doch hab ich aber für dich nicht, weil du nervig und scheiße bist. Ruf mich nicht an, ruf mich nicht an, ruf mich nicht an, ruf mich nicht an. Nein, nein, nein, nein, ruf mich nicht an, ich geh bei einem Hurensohn nicht dran. Ruf mich nicht an, ruf mich nicht an, ruf mich nicht an. Hallo? Nein, nein, nein, nein, ruf mich nicht an, ich geh bei einem Hurensohn nicht dran.